Etwa eine halbe Stunde lang haben sie gestern Abend miteinander telefoniert. EU-Justizkommissarin Vera Jourova und Sheryl Sandberg, die Geschäftsführerin von Facebook. Ich habe ihr empfohlen, dass Herr Zuckerberg die Einladung des Europäischen Parlaments annehmen soll, sagte die Justizkommissarin im Interview mit dem ARD-Studio Brüssel. I also gave her one recommendation. I said that Mr. Zuckerberg should accept the invitation to the European Parliament. Selbstverständlich haben wir die Debatte im US-Kongress verfolgt, aber ich fand die Fragen ziemlich amerikanisch. Wir haben unsere eigenen europäischen Fragen an ihn, so Jourova. To my taste, the questions were a little bit American. We have our European questions. Facebook müsse dringend Vertrauen in Europa erneuern. Wir haben nicht nur ein starkes Interesse, sondern auch das Recht, persönlich von Herrn Zuckerberg zu hören, was den 2,7 Millionen betroffenen Europäern tatsächlich passiert ist. Ich denke, die Sache ist es wert, dass er sich ein Flugticket kauft und nach Europa kommt, meint Jourova. I think it is worth buying an air ticket and come to Europe. Doch wird Mark Zuckerberg, der Gründer und Vorstandsvorsitzende von Facebook, tatsächlich in seinem Privatjet steigen und nach Europa fliegen? Im Telefongespräch habe die Geschäftsführerin nicht bestätigt, dass oder wann er kommen werde. Aber für Justizkommissarin Jourova sei es ziemlich wichtig gewesen, die Forderung zu stellen. She didn't confirm whether and when he will come, but I found it quite important to tell her. Nicht nur die EU-Kommission, auch viele Abgeordnete des Europaparlaments machen derzeit viel öffentlichen Druck auf Facebook, um den Konzern zu Zugeständnissen zu bewegen. Brüssel interessiert zum Beispiel sehr, ob der Datenskandal Einfluss auf das Brexit-Referendum hatte. Ich habe die Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg gedrängt, unbedingt mit den britischen Ermittlern zusammenzuarbeiten. Wir erwarten, dass der Konzern dort auf höchster Ebene kooperiert. Und diese Aufforderung scheint Frau Sandberg verstanden zu haben. We expect Facebook to cooperate on the highest level. She seemed to understand this request. Einen Albtraum nennt Vera Jourova die Vorstellung, dass Bürger von jemandem manipuliert würden, der all ihre privaten Daten kenne. Sie persönlich habe ihr halbes Leben unter der Herrschaft eines totalitären Regimes verbracht, mahnt die tschechische EU-Kommissarin. I remember very well the time when there was no autonomous decision making. Before elections. Freie Meinungsbildung im Vorfeld politischer Wahlen sei ein hohes Gut und dürfe nicht gefährdet werden. Zwar seien Tech-Unternehmen und totalitäre Regime nicht dasselbe, Gemeinsamkeiten gäbe es ihrer Ansicht nach aber trotzdem. But some features are similar. Im Skandal um illegal weiterverkaufte Nutzerdaten an politische Meinungsmacher steht bisher allein Facebook im Mittelpunkt. Dabei hat es sein Geschäftsmodell längst nicht mehr exklusiv. Auch Google, Twitter und andere Konzerne erstellen präzise Profile von Internetnutzern, ihren Gewohnheiten, Interessen und Vorlieben. So können sie Werbetreibenden den Zugang zu exakt zugeschnittenen Zielgruppen anbieten. Die Fehler von Facebook bis hin zu Gesetzesverstößen könnten deshalb auch andere Unternehmen begangen haben, meint die EU-Kommissarin. Have a feeling that it might have happened in other companies as well. Facebook hat inzwischen angekündigt, auf seiner Plattform politische Werbung und deren Absender deutlich zu kennzeichnen. Außerdem werde das Netzwerk Teile der vergleichsweise strikten neuen europäischen Datenschutzregeln weltweit anwenden. Solche Maßnahmen könnte auch die Konkurrenz ergreifen, erwartet die EU-Kommission. Dafür entscheidend seien die rechtlichen Rahmenbedingungen in den EU-Ländern. Wo diese nicht ausreichen, müsse nachgebessert werden. We will have to create some legal framework, which will bring back the full autonomy for decision making. Volle Kontrolle über die Verwendung der eigenen Daten. Ein großes Versprechen der EU, das durch den Fall Facebook nun erst recht Gewicht bekommen hat.